Sie waren als Austauschschülerin in den USA. Was haben Sie für ein Verhältnis zu diesem Land? We have to burn it down! We have... Acabamos de acoplarnos con la nave madre contrabanda. Estaremos 2 horas en órbita, no te olvides, 91.4 en Niemandsland. Niemandsland. No tengo acento, se perdió. Willkommen im Niemandsland. Du bist allein gekommen und alleine willst du gehen. Jemanden willkommen heißen heißt auch Abschied nehmen. Willst nicht wissen, was mit dir, sondern wegen dir geschah. Ob du Spuren hinterlässt und dein Geheimnis offenbarst. Die Sterne deines Zeichens schweifen ab von ihrer Bahn. Denn heute nicht an morgen. Die sich so geduldig ihren Weg schon bahnt. Stille, die ich manchmal schon ein bisschen spüren kann. Die Sterne deines Zeichens schweifen ab von ihrer Bahn. Wenn heute nicht am Morgen, denk immer daran. Tage fallen wie Blätter, so wie jedes Wasser fließt. Wie Es ist Samstag, der 19. Februar 2011. Guten Morgen für die einen, guten Tag für die anderen, für alle die, die uns jetzt live hier samstags hören. Also guten Morgen für diejenigen, die die Wiederholungssendung am kommenden Freitag hören werden. Guten Tag oder guten Nachmittag. Niemandsland bei Kontrabande FM auf 91.4. Wir senden wie immer samstags von 10 bis 12 Uhr direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real. Auch live im Internet unter www.contrabanda.org und www.niemandsland.contrabanda.org. Wir sind eine Sendung für Leute in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten euch aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Ihr Detlef Jeskötz. Auf der diesjährigen Berlinale hat ein Film für Furore gesorgt. Das ist ein Film über die Punkrock-Gruppe 1000 Roboter. Utopia Limited oder Utopia Limited, so heißt der Film, der vergangene Woche in der Reihe Perspektive Deutsches Kino bei der Berlinale-Eröffnung gezeigt wurde. 2 Jahre lang hat die Regisseurin die 3 Jungs von 1000 Roboter begleitet und Jungs ist mal keine paternalistische Rockjournalistenphrase, denn Anton Spielmann, Basti Muxfeld und Jonas Hinnerkort sind wirklich erst um die 18 Jahre alt, als sie ihre ersten Schritte im Popgeschäft tun, die hier aus ungewöhnlicher Nähe begleitet werden. Wir hören jetzt das Lied von dem Album UFO, hören wir das Lied Du gewinnst. 1000 Roboter. Eins ist für euch klar, dein eigener Traum wird niemals wahr. Du kämpfst, du kämpfst, du kämpfst. Ich sag dir eins. Kämpfst am Ende dich selbst. Ich denke, das bleibt ein ganzes Leben. Diese Zweifel in meinem Leben. Ja, man glaubt immer, das zornig dahingebrüllte Duktus der goldenen Zitronen auch irgendwo herauszuhören bei dieser Gruppe 1000 Roboter. Jo, so klingt es also, wenn hehre Ideale auf Kommerz treffen. Da kracht's manchmal. Sandra Tortels, wie gerade gesagt, auf der Berlinale gezeigte Dokumentation Utopia Limited begleitet die so junge wie großmäulige deutsche Punk-Band 1000 Roboter auf ihren ersten Schritten durch die mitunter nicht ganz so glamouröse Welt des Musikgeschäfts. Wir lieben so, weil man noch nur mal liebt. Zur Erinnerung, 1000 Roboter versetzten 2008 die deutsche Popkritik in einige Aufregung. So ungestüm, lautsprecherig und doch allem Anschein nach mit einem klaren Plan versehen, war schon lange keine Band in Deutschland mehr auf die Bildfläche gestürmt. Und Anton Spielmann, der Bandsänger, feuerte die Aufregung an mit Interviews, die voller Unruhe, Nervosität und großen Statements steckten. Einige sind auch in Utopia Limited zu hören. Da fallen Sätze wie, wir wollen Entstehung verursachen und nicht erinnern. Wenn Interviews allerdings mal schief gingen, wurden die Kritiker schnell bissig. Kinder schlägt man nicht, war eine Abrechnung mit der Band im Magazin Intro betitelt. Als arrogant, eingebildet, 9-mal klug, waren die jungen Musiker verschrien. küssen sehr gern und wir tanzen sehr gern. Wir küssen sehr gern und wir tanzen sehr gern. Wir küssen sehr gern und wir tanzen sehr gern. Hervorragende Konzertaufnahmen zeigen in Utopia Limited, warum 1000 Roboter überhaupt erst zum Gesprächsthema wurden. Eine Band voller angespannter Energie ist dort zu sehen, die sich die Post-Punk-Sounds von Gang of Four und die Slogans der Fehlfarben völlig selbstverständlich zu eigen gemacht hat, obwohl die Musiker zu deren großen Zeiten längst noch nicht geboren waren. Mit ihren Pickeln im Gesicht und ihren windschiefen Frisuren stehen sie an U-Bahnhöfen oder laufen durch die Straßen und sehen aus, als seien sie für Coolness-Bildbände erfunden worden. Roboter hier im Niemandsland. Guten Morgen, Werner. Wie geht's denn? Ausgezeichnet. Muss ich mich entschuldigen, dass ich zu spät gekommen bin? Nee. Brauchst du nicht. Bei den Hörern vielleicht. Die wollten dich vielleicht auch mal um Punkt 10 hören. Aber ja, aber vielleicht hätte ich da sowieso nichts Vernünftiges gesagt. Also ja, das Grunde musst du wissen. Also nee, in meinem Alter lässt man sich einfach auch nicht mehr so gern stressen, weißt du, da denkst du dann sehr schnell, jetzt kommt es ja auf ein paar Minuten auch nicht mehr an und dann gehst du einfach so gemütlich weiter. Also du pochst hier auf das Privileg des Alters, das Recht des Greisentums oder wie soll ich das verstehen, oder? Oder das Rentner, die Rentnerwürde, genau. Nennen wir es so. Jo, ist viel passiert in dieser Woche. Da haben wir einen beim Fuschen erwischt. 6 hinsetzen, hieß es früher. Eltern wurden angerufen und der Junge wurde eventuell, wenn er sehr krass war, bekam einen großen Verweis in der Schule. Dieser Mann, unser Glanz-, Glamour-, Kriegsminister, hat gefuscht. Der hat einfach fremdes Gedankengut geklaut und hat gedacht, gut, was die jungen Leute im Internet gönnen und täglich in der Schule machen, das darf ich natürlich auch. Ne? Wo du gerade gesagt hast, wir haben ihn erwischt, dann habe ich jetzt überhaupt nicht gewusst, an wen denkt er jetzt? Es wurden ja wieder so viele erwischt letzte Woche. Immer noch nicht gut genug, aber Ruiz Mateos zum Beispiel von Romasa, ne? Also einige hat es diese Woche. Hat er beim Fuschen erwischt. Ja, aber solange die Kanzlerin ihm keine Ohrfeigen verpasst, ich würde den Mann in der Öffentlichkeit ohrfeigen. Vor laufenden Kameras, vor den Mikrofonen der Weltpresse würde ich diesen Mann ohrfeigen, ihm praktisch die Ministerinsignie von der Uniform reißen und würde ihn verstoßen. Oder Strafarbeit machen lassen, 100-mal die Doktorarbeit neu schreiben. Das wäre, glaube ich, eine gute Lösung. Und die Truppen natürlich aus Afghanistan rausnehmen. Du beziehst dich auf die Doktorarbeit, nicht? Ja, auf die Doktorarbeit. Weil der pfuscht ja überall. Ja, der pfuscht zum Beispiel bei der Gorch Fock, hat er ja ordentlich rumgefuscht. Er hat da ja alles vertuscht und verharmlost und verschwiegen. Das mit der Doktorarbeit, das finde ich im Grunde gar nicht so schlimm. Das tun doch sowieso alle Diplomarbeiten, Doktorarbeiten. Also das passiert ja, ist ja praktisch die Norm. Ne? Also ich finde es, eigentlich sollte er dafür zur Verantwortung gezogen werden, dass zum Beispiel gestern oder vorgestern wieder 2 Soldaten erschossen wurden in Afghanistan. Ne? Das ist das eigentliche Schlimme. Ja, dafür wird ihn natürlich niemand zur Verantwortung ziehen, weil das ist der Blutzoll, den diese Leute vom einfachen Soldaten fordern. Immer vorausgesetzt, er kämpft für das Gute. Und das Gute sind die gefüllten Taschen der Herrschaften hier im Westen. Verneinen ist ein Schwach und ein Sinn des Schwer. Verneinen ist ein Schwach Ja, keine Ursache, 1000 Roboter. Wirklich tolle Musik und wir werden sehen, wie die Band sich in Zukunft entwickeln wird. Hoffentlich werden die Jungs durch ihren frühen Erfolg nicht auch zu früh verheizt. Das hat man ja schon öfter erlebt. Damit wir uns gleich recht verstehen. Wenn Sie hier in wilder Ehe leben und ich lasse das zu, mache ich mich strafbar. Das wird es bei uns nicht geben. Ganz bestimmt nicht. erstmals jemanden kennengelernt. Sie waren als Austauschschülerin in den USA. Was haben Sie für ein Verhältnis zu diesem Land? We have to burn it down! Rufen Sie in Ihrer Broschüre zum gewaltsamen Sturz unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung auf. Das werde ich so nicht sehen. Lieben Sie meine Tochter? Unsere Liebe hat ihre eigenen Gesetze. Willkommen, Kind. Das muss man unbedingt neu herausbringen. Sprich es mir. Das nationale Deutschland aber sollte seine Aufgabe darin sehen, Vesper zu unterstützen. Und ihr? Der alte Vesper, der wusste es nicht besser. Aber du hast ja alles durchschaut und trotzdem mitgemacht. Du hast überhaupt alles in deinem Leben nur halb gemacht. Du kannst es doch besser machen. Reden ohne Handeln geht nicht. Warum jetzt? Weil wir was gecheckt haben. Es gibt täglich neue Demonstrationsverbote, willkürliche Verhaftungen, zahlreiche Schwerverletzte und ein Toter. Die haben in die Menge geschossen. Die schießen auf hilflose Leute. Sag mal, warum musst du eigentlich deine scheiß moralische Überlegenheit immer so vor dir hertragen? Ich komme gerade aus dem Knast, verstehst du? Da labert man nicht vom Widerstand. Du bist das auf die Fresse. Du fickst lieber die anderen. Das ist genau der Punkt, wo es politisch wird. Sag mal, hast du keinen anderen zum Ficken gefunden? Gut, und ich brauch dich. Ich schaff das nicht alleine. Wir müssen unser Potenzial woanders suchen, bei denen, die diese Gesellschaft krank gemacht hat. Und aus ihrer Krankheit müssen wir eine Waffe machen. Und jetzt? Wir machen weiter. Nein, wir machen nicht weiter. Lass es uns besser machen, besser als alles, was woanders kommt. Wann, wenn nicht jetzt? Ein neuer Film über den sogenannten Deutschen Herbst, über den sogenannten Terrorismus in Deutschland. Auf der Berlinale jetzt vorgeführt und als Kritik haben wir noch keine richtige Bewertung vorliegen von dem Film, aber klingt doch sehr vielversprechend, oder Werner? Ein Film über die... Ja, also gut, ist ja immer so, wenn man Ausschnitte hört, wo das präsentiert wird, ne? Ja, das ist natürlich so ausgewählt, dass es denkst, das ist sehr gut, das ist fantastisch, aber gut, man muss ja... Aber immerhin setzen junge Regisseure sich jetzt wieder mit diesem Thema auseinander und versuchen das aus der heutigen Perspektive noch einmal zu beleuchten. Und wir wissen nicht, was dabei rauskommt. Wir werden den Film noch sehen, aber ich habe gerade mal den Trailer gespielt und vielleicht den einen oder anderen neugierig gemacht. Und warum machen Sie das? Warum nehmen Sie das sich jetzt wieder vor als Thema? Denken Gute Frage. Sie vielleicht an die Zukunft, dass das wieder kommen könnte, sowas ähnlich. Vielleicht, ja. Die denken natürlich auch daran, dass die besten Themen liegen vor der eigenen Haustür. Man braucht da nicht irgendwelche amerikanischen Thriller zu kopieren oder versuchen zu kopieren, das bringt nicht viel. Man sollte sich doch auf die eigene Geschichte besinnen, was natürlich hier auch in Katalonien eine große Bedeutung hatte die letzten Wochen und Monate, als der berühmte Film Pan Negra, Schwarzbrot oder Schwarzes Brot, einen dermaßen Publikumserfolg erzielt hatte und 9 Goyas, das sind die spanischen Filmpreise, ergattert hatte. Da gab es jetzt euphorische Kommentare in der Presse zu dem, was das katalanische Kino eigentlich sein sollte, eben die eigenen Themen zu präsentieren im Film, eigene Inhalte zu bieten und nicht irgendwelche globalen Themen, die vielleicht im Rummel des Globalen untergehen. Politisch gesehen, der Klassenfeind steht immer im eigenen Land und nicht im Ausland. Du verstehst natürlich jedem Thema diese Wendung immer wieder zu geben, diesen Dreh. Richtig, ja, das ist so. Beim Berlinale Tagebuch, im Berlinale Tagebuch, das erscheint im Spiegel, da schreibt der Autor Jochen Kürten zu diesem Film, da sagt er, man kann dem deutschen Kino nicht vorwerfen, es setze sich nicht mit der jüngsten Vergangenheit auseinander. Andres Wellels neuer Film Wer, wenn nicht wir, erzählt, wie Gudrun Enslin zur Terroristin wurde. Wer, wenn nicht wir, ist auch ein Hit, ein Lied, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, von Rio Reiser, dem Tonsteine Scherben, Frontsänger, der später dann unter eigenem Namen weitergemacht hat, als Tonsteine Scherben sich aufgelöst hatten. Vielleicht ein paar Worte zu diesem Film. Auch dieser Film wird wieder seine Kritiker und Befürworter finden, so der Autor. Einige werden ihn zu konventionell finden, andere werden loben, dass er auch ein breiteres Publikum anspricht. Andres Wellel kennt sich aus im Thema. Das dürfte niemand bestreiten. Wellels zu Recht hochgelobte und vielfach ausgezeichnete Dokumentation über die Geschichte des bundesdeutschen Terrorismus, Black Box BRD, hat einen wichtigen Beitrag zur filmischen Aufarbeitung des Deutschen Herbstes beigesteuert. Nun also ein erster Spielfilm. Alle waren gespannt im Berlinale Palast. Der Autor sagt, er war auch sehr gespannt. Der Regisseur konzentriert sich auf zwei Figuren der jüngeren deutschen Zeitgeschichte. Den Schriftsteller Bernward Vesper, Sohn des Blut- und Bodendichters Will Vesper, und auf Gudrun Enslin. Es ist die Vorgeschichte des Terrors, von der Wellel erzählt. Er wirft Schlaglichter auf persönlich prägende Ereignisse der beiden, vor allem während der 1950er und 1960er Jahre. Vesper und Enslin waren damals ein Paar, hatten ein gemeinsames Kind, bis Andreas Baader die Beziehung stört und Enslin auf seine Seite zieht. Enslin, die aus einem streng protestantischen Elternhaus stammt, wird zunehmend radikaler. Vesper hingegen zieht sich mehr und mehr zurück, zerbricht schließlich an der eigenen Vita, am Elternhaus, an der Erziehung, zerrieben zwischen der Liebe und der Achtung zum Vater und der wachsenden Erkenntnis, dass dieser doch den Nationalsozialismus leidenschaftlich unterstützt hat. Also, ein sehr deutsches Thema. Sehr deutsche Gestalten der Nachkriegszeit, der Generation der Studentenbewegung, und Bernward Vesper hat natürlich damals auch Furore gemacht mit seinem Roman. Er hat einen sehr berühmten Roman geschrieben, der wurde viel gelesen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dass er mit der Enslin zusammen war, Werner. Ja, ja. Nee, der Name kommt mir schon sehr bekannt vor aus dieser Zeit. In seinem Roman schreibt er auch, da wie sein Vater ihn praktisch schon sehr früh als Knabe eingespannt hat in seine nationalsozialistische Propaganda. Der ist für die NPD irgendwelche Zettel kleben gegangen als Jugendlicher, wofür er sich nachher natürlich geschämt hat. Hat er Selbstmord gemacht oder lebt er noch? Ich weiß nicht, ob er sich erhängt hat, aber er hat Selbstmord gemacht. Jo. Ich wünsch mir, dass du wirst das Leben beben sehen. Er sagt, schau dir ruhig alles an und du verstehst es irgendwann. Mag sein. Ihr hört Niemandsland, ihr hört eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Wir sind hier live in unserem Studio an der Plaza Real und versuchen euch 2 Stunden lang zu informieren, zu unterhalten, zu ärgern vielleicht auch mit einigen unserer bissigsten Kommentare, aber immer versuchen wir, die andere Seite zu zeigen. Die Seite, die normalerweise nicht gezeigt wird in diesem wunderschönen Pressedschungel, der geschaffen wurde, um vielleicht die Leute mehr zu verwirren als zu orientieren. Jo, das ist unser Anliegen in Niemandsland. Doch sie hat sein Schicksal verkauft. Irgendjemand wird dafür bezahlt. Ob sie das Richtige tun, ist ihnen schon lange egal. Menschlich kann sie nicht sein, fehlt ihnen doch jeglicher Sinn. Und sie nutzen die größte Not, derer sie schon am schwächsten sind. Sie fühlen die Hoffnung zur Qual, schwer nur bringt man sie zu Fall. Denn man sieht sie nicht und man hört sie nicht. Doch sie haben ein, sie haben ein Gesicht. Oh, es fällt ins Gewicht und ist unsere Pflicht, dass man ihre man hört sie nicht, doch sie haben ein, sie haben ein Gesicht. Und wenn sie gewinnt, dass man ihren Namen nicht vergisst. Mit deiner freien Kunst schon lange nicht mehr frei bist. und Geiger immer kitschig klingt. Roboter. Es gibt eine Neuigkeit für alle Fußballfans. Es gibt das FC St. Pauli Radio. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, Werner. Ein neuer Radiosender. Ich habe ihn hier der mal FC reingeholt. Der FC St. Pauli Podcast wird präsentiert von Gravis. Die haben die neuesten Apple. Gravis, also eine Apple-Quetsche. 10. Februar ist der Sponsor. Nachholpartie des 21. Spieltages statt HSV. Der FC St. Pauli ist 100 Jahre alt. Etwas anders und etwas verrückter als die übrigen Vereine der Fußball-Bundesliga, das weiß man. Und manchmal auch etwas kreativer. Und der gilt natürlich als links, im Gegensatz zu anderen Vereinen, die als rechts gelten. Zur Rückrunde startete der Club Mitte Januar seinen eigenen Sender. Dann ist bundesweit das FC St. Pauli Radio zu hören. Bundesweit kann man das hören. Berichtet wird 24 Stunden am Tag über Spieler und Fans, über Mythen und Kuriositäten rund um den Verein und das Viertel, in dem er zu Hause ist. Auch die Profis machen mit. In der Sendung Meine Elf etwa stellen sie ihre 11 Lieblingshits vor. Fans unter. Auch gut. Neben dem Hauptprogramm, in dem vornehmlich Rock- und Popmusik laufen wird, gibt es 3 weitere Kanäle mit Elektromusik, Punk und Irish, oho, Achtung, Irish Folk Rock. Internetradio macht diesen ersten Vereinssender in Deutschland möglich. Internetradio, wie wir natürlich auch, Werner, du weißt, falls unser Sender mal aus irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert, beschlagnahmt wird oder von der Staatsmacht zerschlagen wird, bleibt uns immer noch das Internet, der Podcast. Wir können fröhlich im Internet weitermachen, solange die nicht das Internet absperren. Vor allem bleibt uns dann noch, dass wir die Staatsmacht zerschlagen. Das wäre die wichtigere Reaktion. Gut, also wie gesagt, der erste Vereinssender in Deutschland, genügend Hörer sollte er wohl finden. Das kann man sich vorstellen. Laut einer Studie hat der Club in Deutschland 18,93 Millionen Sympathisanten. Wie viel Sympathisanten Niemandsland hat, weiß ich nicht, aber im Internet auf unserer Statistikseite haben wir doch einige Tausende. Das ist natürlich schön zu hören und zu wissen. Glitzer-Dinger da, diese Glitzer-Tüten, die da hochgehalten werden, in Blau. Dann wird da gerade so ein riesiges Banner hochgezogen. Oben nochmal die blauen Glitzerdinger und in der Mitte wird mit Weiß gewedelt, an den Rändern die Weiß. Jo, da beschreibt also der Sprecher des Radios, der Radiosprecher, die Stimmung im Stadion kurz vor der Partie. Die Internetseite ist ziemlich lustig gestaltet, ziemlich bunt. Da haben wir die Farbe Grün sehr viel, St. Pauli, FC St. Pauli 1910, Podcast. Dann haben wir hier eine Werbung natürlich direkt. Bauchfett sollte man lösen, indem man Bananen isst. Gravis Äpfel. Jo. Dann haben wir, Sie hören, hier haben wir die einzelnen Spiele, die kommentiert werden. Gravis FC St. Pauli, der Podcast läuft hier im Hintergrund. Die Experten der AM FC St. Pauli produzieren zu jedem Spiel der Profimannschaft eine spannende Zusammenfassung direkt aus dem Stadion. Das ist wohl eine der Hauptsendeaktivitäten dieses Radios. Musik kann man ja inzwischen überall hören. Wer da nicht eine ganz besonders tolle Mischung hinlegt, der wird seine Hörer wohl nicht lange haben, oder? Musik als solche kann natürlich jeder bringen. Ne? Ich glaube, es kommt auf die Mischung an. Ich meine, das mit dem Radio St. Pauli ist ja schön und gut. Sicher eine gute Sache, aber was noch wichtiger ist, das Allerwichtigste aus St. Pauli ist eben, dass sie jetzt gerade beim HSV gewonnen haben in der Liga im Nachholspiel 0-1 und zwar zum ersten Mal seit 33 Jahren. Also Bammel und Ursula in Hamburg und alle anderen St. Pauli-Fans, herzlichen Glückwunsch. Jo, das ist unser Gruß an die Fans von St. Pauli. 16er rechts vor sich, Gunnisch ist innen, Petritsch ist vorbei, stolpert fast über den Ball, dann kommt noch Zambrano dazu und dann kommt Finn Bartels dazu. Petritsch bleibt im Ballbesitz, linke Seite rausgespielt, Elia weiter, Tor ran, Elia und dann Ciroberto, Tor. Außennetz. Oh. Außennetz. Ich habe ihn auch drin gesehen hier, das Netz hat gezappelt, aber der ging als Außennetz ganz frei, 7, 8 Meter vor Pliquet, der ihm da entgegenstürzt, sich noch breit macht und ich hab mich nie gefragt, ob es wichtig ist, ob die Welt auch hält, was sie mir verspricht. Denn mal flieg ich hoch und mal fall ich tief. Ich bin der Kerl der Geister, die ich rief. Tage zu verbringen ist eine Leichtigkeit. 24 Stunden und eine Menge Zeit, um jeden Morgen wieder ein neues Leben zu beginnen und den Glauben dran durch die Nacht zu bringen. Ich lebe den Tag. Was war es, man lüge ich, denn ich nehme es, wie es kommt, sonst nimmt es mich. Ich sehe die Dinge kommen und wieder gehen, doch nicht alles, was ich sehe, will ich auch verstehen. Ab und zu sag ich nein, meine aber ja, manchmal lieber. wunderschöne Stimme, dieser Light Aldean. Sehr schöne Popmusik, toll gemacht. Im Spiegel entdecke ich gerade, die Propagandawaffe der Nazis, die wollten versuchen, in letzter Sekunde den Krieg noch rumzureißen durch eine Wunderwaffe. Die Wunderwaffe war der Farbfilm. Die Nazis haben schon praktisch zum Ende des Krieges den Farbfilm entdeckt und eingesetzt, um die Propaganda zu beflügeln. Hitler und sein Propagandaminister Goebbels liebten das Kino, vor allem Farbfilme aus Hollywood. Mit dem Krieg forcierten sie die Entwicklung von Aquacolor-Filmen. Gedreht wurde sogar bei Fliegeralarm. Premieren fanden in den Berliner Ruinen statt. Goebbels größte Kino-Wunderwaffe geriet trotzdem zur Fehlzündung. Das schreibt der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche. Es gibt da spektakuläre Fotos. Der Film Kolberg, der wird ja gern zitiert als Durchhaltedrama, das die Nazis noch kurz zuvor dem Volk darboten, um eben den Widerstandswillen gegen die siegreich heranrückenden Amis und Russen besonders zu mobilisieren. Für das Historiendrama Kolberg scheute das Dritte Reich nämlich damals keine Kosten und Mühen. Aber tausende Soldaten von der Wehrmacht wurden vom Frontdienst abkommandiert und als Statisten für die Schlachtenaufnahmen verpflichtet. Für die Kavallerieszenen setzte Regisseur Veit Harlan rund 6000 Pferde ein. Das ist interessant, dass die Nazis so viel für die Propaganda mobilisiert haben und sogar Truppen von der Front abzogen. Das heißt, die Front bewusst schwächten, um sich auf die Propaganda zu konzentrieren. Yo, Deutschland. Bis zum Katastrophenblock, etwas leichtere Kost. Kann noch nicht die Welt verändern. Nimm nicht alles so schwer. Nimm nicht alles so schwer. nicht mehr nein. Ich bitte dich, mir zu verzeihen. Lass mich nicht allein. Das ist Marion Merz. Ich weiß nicht, ob du dich an die Stimme noch erinnern kannst, Werner. Als Knabe habe ich diese Stimme im Radio gehört. Marion Merz, hochgelobt von der internationalen Musikkritik auch. Das Phänomen nennt man sie auch. Burt Bacharach, Raindrops are falling on my head. Zum Beispiel, sie hat die deutsche Fassung dazu gesungen. Und das Album ist jetzt erst erschienen mit einer rekonstruierten, remasterten Version von insgesamt, ich guck mal gerade, das sind insgesamt 12 Lieder von Bacharach. Marion Merz. Bis zu den Nachrichten lassen wir uns noch ein bisschen einlullen, lassen wir uns ein bisschen genüsslich einlullen von dieser wunderschönen Stimme mit diesen schnulzigen Liedern. Jo. Hör keine Regentropfen ans Fenster klopfen, ich weiß genau, als wäre dieser Regen gar nicht da. Singe la la la und sehe die Sonne scheinen statt Wolken weinen und fühl mich frei, völlig sorgenfrei. Mit ihren wunderschönen Bacharach-Songs. Nur wer auch die Liebe. Ja, jetzt geht's los gleich mit. Ich lege hier mal gerade die Platten um. Jetzt geht's gleich los mit unseren Nachrichten, mit unseren Katastrophen. Ich suche gerade unsere Katastrophenmusik. Moment, liebe Leute. Den Holger Tschukai, den lassen wir heute richtig losfetzen. Du küsst mich und vergisst mich und bist frei, frei. Alles eine Illusion von Liebe, doch ich will dir ja gerne verzeihen. Lass mich nicht allein. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Radio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 19. Februar 2011. Die Katastrophen. Unkommentierten Meldungen. Im Niemandsland. Die erste Nachricht stammt aus Bonn. Gutenberg kopierte auch vom Bundestagsdienst. Neue Vorwürfe gegen Dr. A.D. Karl Theodor zu Gutenberg. Nach Spiegelinformationen hat der CSU-Abgeordnete auch die wissenschaftlichen Dienste des Bundestags für seine Doktorarbeit in Anspruch genommen, ohne die natürlich zu zitieren. Immerhin stammten die Ausarbeitungen von einem zweifach promovierten Beamten. Da hat er ganz schön geklaut. Wo du gerade den Namen erwähnt hast, hier Doktor, wie hieß der? AD. Außer Dienst heißt ja, es. Wahrscheinlich, Dr. AD. Er hat nämlich seinen Doktortitel freiwillig angeblich zurückgegeben. Das ist natürlich eine noble Geste. Er wird beim Pfuschen erwischt und spielt sich dann als Gönner auf. Sein Auftritt am Freitag, am gestrigen Freitag, sollte eigentlich den Befreiungsschlag für Karl Theodor zu Gutenberg bringen. Da macht ein Doktortitel sich natürlich sehr toll, Dr. Werner, nicht wahr? Also K-T-A-D. Ja, K-T-A-D, Dr. Werner. Du kannst mich auch Dr. Daddy nennen. Doch der Versuch ging gründlich daneben, in die Hose sozusagen. Die Reaktionen waren teilweise verheerend. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, werden immer neue Details zu seiner Doktorarbeit bekannt. Nach Spiegelinformationen hat Gutenberg auch die wissenschaftlichen Dienste des Bundestags für seine unter Plagiatsverdacht stehende Doktorarbeit benutzt. Der Ministerialrat Doktor, Achtung, hier ist ein doppelter Doktor, der doppelte Doktor Ulrich Tammler verfasste für den damaligen CSU-Abgeordneten die Ausarbeitung »Die Frage nach einem Gottesbezug in der US-Verfassung und die Rechtsprechung des Supreme Court zur Trennung von Staat und Religion«. Das ist das Thema. Okay, das hat dieser Dr. Tammler verfasst. Tammler beendete seine Arbeit an dem 10-seitigen Papier am 13. Mai 2004 und leitete es unter der Registriernummer WF und so weiter, ich lese das jetzt nicht alles vor, an das Abgeordnetenbüro Gutenbergs. Obwohl Abgeordnete die wissenschaftlichen Dienste nur im Rahmen ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit nutzen dürfen, fügte Gutenberg die Arbeit in seine Dissertation nahezu vollständig ein. Das merkt doch keiner. Also wenn der Mann das schon macht, ich meine, da muss man wirklich sagen, das ist Betrug. Und so einen Betrüger zum Minister zu machen, das ist schon ein Skandal, oder? Bueno, so sind sie halt. Ja, so ist die CSU, meine Güte. Die anderen auch. Ja, ist schon klar, aber die CSU gibt sich ja immer diesen Anspruch des moralisch Höheren. Ja, die berufen sich ja auf Gott, die nennen sich ja christlich, sie haben ja das Wort C. Das ist schon eine wichtige Frage, was er da untersucht hat. Ne? Der Gottesbezug. Aber ich glaube, ich ziehe mir das jetzt auch mal rein, kann man sich das doch bestimmt irgendwo angucken. Ne? Vielleicht in irgendeiner kleinen Fußnote entdecken wir dann noch, dass er den Holocaust leugnet oder was. Jedenfalls, du kannst hier ganz süffisant, im Spiegel natürlich, auf der Internetseite ist das ganz süffisant ausgebreitet. Du kannst da sogar die Doktorarbeit angucken und kannst dazu sogar Beiträge lesen. Gut, die Doktorarbeit selber kann man sich auch angucken. Dann gab es einen Angriff auf Bundeswehrsoldaten in Afghanistan. Die Besatzungssoldaten in Afghanistan wurden angegriffen. Da wundert man sich natürlich. Es wird uns ja immer gesagt, die helfen da. Und warum greift man Helfer an? Das fragen sich jetzt die Leute. Warum werden Helfer, deutsche Helfer in Afghanistan angegriffen? Die tödliche Attacke eines afghanischen Rekruten auf deutsche Soldaten offenbart die Probleme der Hindukusch-Mission. Die Bundeswehr soll einheimische Kräfte ausbilden, doch ist sie dabei ausreichend geschützt. Zudem gibt es Berichte über Streitereien, Beleidigungen und Drogenkonsum. Bevor Mohammed Afzal seine tödliche Salve abfeuerte, hatte der 26-jährige Afghane noch Wache geschoben für die Bundeswehr. Er war Soldat der afghanischen Nationalarmee, ANA, ANA, am Freitagmorgen im Routineeinsatz in Baklan im Norden des Landes. Begleitet wurde er von Deutschen, die ihre afghanischen Kameraden ausbilden und an die Front begleiten. Es schien ein ganz normaler Tag zu sein. Doch als Asphalt durch die Pforte direkt an einem Flusslauf zurück in den Außenposten Op North, so heißt das Ding, kam, zögerte er nicht lange mit seiner AK-47, feuerte er aus nächster Nähe auf eine Gruppe von Deutschen. Die saßen auf ihren Marderpanzern, reinigten die Waffen, überprüften ihre Technik. Innerhalb von Sekunden traf Afzal mit seinen Kugeln 9 Menschen. Sein Feuer wurde erwidert, doch es war schon zu spät. Ein 30-jähriger Hauptfeldwebel aus Bayern war sofort tot. 2 seiner Kameraden, ein 22-jähriger Stabsgefreiter und ein 21-jähriger Hauptgefreiter, starben wenige Stunden später im Lazarett. 6 weitere Soldaten wurden teilweise schwer verletzt, einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. Jetzt schlagen sich natürlich alle die Hände über den Kopf zusammen. Was ist da passiert? Warum passiert so etwas? Der Pfuscher Gutenberg war ja auch erst am Donnerstag in diesem selben Lager und hat da wahrscheinlich ablenken wollen von seiner Doktorarbeit. Er hat vielleicht auch gedacht, wenn ich ein paar Afghanen besteche und die schießen in die Deutschen rein, dann lenkt das von meiner Doktorarbeit ab und ich kann dann praktisch vor die Kameras treten und brauche nicht Rede und Antwort zu meiner Doktorarbeit zu stehen, sondern spreche über dieses Thema. Ist natürlich eine brutale Bemerkung von mir. Vielleicht war der 26-jährige Mohammed ja dermaßen beeindruckt von dieser Erscheinung von Gutenberg, dass er dann durchgedreht hat. Ja, das kann auch sein, dass der das mitgekriegt hat. Hat gedacht, wenn die ihre Doktorarbeit fälschen, was wollen die hier bei uns in Afghanistan? Jo, so sieht's aus. Aber es ist nicht der erste Fall in Afghanistan, bei dem afghanische Soldaten auf ihre Ausbilder feuern. Manche sind angestachelt durch persönliche Motive, andere werden angeworben von den Taliban. Für den Kriegsminister aber wird sich nun die Frage stellen, ob die deutsche Ausbildungsmission gut genug geplant und die Bundeswehr beim Training ihrer afghanischen Schützlinge gut genug geschützt ist. Und so wurde Gutenbergs Statement zum Tod der deutschen Soldaten auch eine politische Erklärung. Das Miteinander von Deutschen und Afghanen berge Risiken, sagte er. Das dürfe aber nicht dazu führen, dass Partnering, aber hier steht wirklich das amerikanische Wort, das Partnering in Frage zu stellen. Gutenberg, American German Partnering. Naja, man darf auch nicht vergessen, Afghanistan ist voll mit Drogen. Wahrscheinlich kiffen die da, wie verrückt, prügeln sich wahrscheinlich auch. Wer weiß, welche Faktoren da eine Rolle spielen. Es gibt nämlich in Afghanistan etwas, das kann einem schon ein bisschen diese Situation erhellen. Es geht nämlich da um bestimmte Arten von Soldatenausbildung. In Afghanistan ist es offiziell erlaubt und sogar gut angesehen, dass sich die höheren Schichten Lustknaben halten, besonders beim Militär. Und wer weiß, was da noch an sexuellen Spannungen und Lustknabengeschichten eine Rolle spielen. Das muss man vielleicht auch noch alles in Erwägung ziehen, wenn man über solche Situationen urteilt. Warum knallt dieser junge Mann da los? Seine deutschen Ausbilder oder seine Kameraden, vielleicht haben die vorher irgendetwas ganz Fieses gemacht und haben ihn lächerlich gemacht, wer weiß. Außerdem, theoretisch ist natürlich auch möglich, dass eingeschleust wurde von irgendwelchen Taliban von Al-Qaida, das kann natürlich auch sein. Ja, das hatten wir auch erwähnt. Es hieß ja, dass auch gerade Leute einschleusen, das ist ja das Leichteste, was sie machen können. Präsident Hamid Karzai hat versprochen, die Rekrutierung von Jungen für Polizei und Armee künftig zu verhindern und damit den sexuellen Missbrauch Minderjähriger durch Vorgesetzte zu stoppen. In letzter Zeit waren wieder mehr junge Afghanen, teilweise gerade mal 9 Jahre alt, mit falschen Papieren in die Dienste eingeschleust worden, um so die Zahl der Polizisten und Soldaten zu erhöhen und der westlichen Forderung nach Ausbau der nationalen Sicherheitskräfte zu genügen. In Wirklichkeit werden die Knaben als Sexsklaven beim sogenannten Bachabasi eingesetzt, einer Tradition in weiten Teilen des Landes, die übersetzt so viel wie Knabenspiel heißt. Dabei müssen die Jungen vor älteren Kommandeuren tanzen. Die Vorgesetzten nehmen die Kinder dann mit nach Hause und missbrauchen sie. Die Familien der Jungen akzeptieren dies oft, weil sie sich bessere Karrierechancen für ihre Söhne erhoffen. In Afghanistan gibt es Fälle von hochrangigen Politikern, deren Karriere als Bacher begann. Auf Druck der UNO und von Menschenrechtlern unterschrieb Kabuls Außenminister jetzt einen Aktionsplan. Danach verpflichtete sich die Regierung, den Vereinten Nationen regelmäßigen Zugang zu allen Einrichtungen von Polizei und Armee zu gewähren, das Alter der Rekruten besser zu überprüfen und Kommandeure zu bestrafen, die Kinder anwerben. Jungen, die bereits zum Dienst verpflichtet wurden, sollen durch ein Integrationsprogramm in die Zivilgesellschaft zurückkehren. Nada Nadiri von der afghanischen Menschenrechtskommission hatte einen solchen Plan gefordert, weil die Regierung Karzai jahrelang alle Aufforderungen, die Kindereinberufungen zu stoppen, ignoriert hatte. Na, wenn das kein Motiv ist, um dann irgendwelche Leute abzuknallen, dann weiß ich auch nicht. Das ist ja fast noch schlimmer als Bunga Bunga. Das ist noch schlimmer als Bunga Bunga und vielleicht auch noch, ja, und ist wahrscheinlich steht auf der gleichen Rangordnung wie der Missbrauch durch die katholischen Pfaffen. Kommen wir zum Thema Bunga Bunga Republik Italien. Er hat Richter gekauft, Abgeordnete und Geschäftsleute bestochen, Steuern hinterzogen, Staatsfinanzen veruntreut, Geschäfte mit der Mafia betrieben. Ja, ist selber wohl Teil der Mafia. Er hat Gesetze gebrochen und vom Parlament umbiegen lassen. Eine nimmersatte Schar von Speichelleckern, Hofschranzen und willfährigen Helfern um sich geschart. Er verlacht Frauen, reißt dreckige Witze über sie, lässt minderjährige Prostituierte für seine ekelerregenden Bunga-Bunga-Orgien anmieten. Er hat mit schmutzigen, schmierigen, undurchsichtigen Geschäftstricks ein gewaltiges Vermögen zusammengerafft. Er hat Fernsehsender unter seine Kontrolle gebracht und füttert sie mit geschmacklosen, übelriechenden Tititainment-Shows, wo Mädchen in endlosen Fleischparaden, Frischfleischparaden zu Spaßobjekten degradiert werden. Ein Prachtexemplar von einem sogenannten demokratischen Despoten. Ob er auch Mordaufträge erteilt hat, ist bisher noch nicht bekannt. Doch geht es dem Pornokrator Berlusconi jetzt vielleicht endlich juristisch an den Kragen. Eine Richterin am Mailänder Amtsgericht hat jetzt ein Strafverfahren gegen Italiens Regierungschef eröffnet. Es geht um Prostitution von Minderjährigen und Amtsmissbrauch. Wir hatten hier ausführlich schon berichtet über diese Geschichte mit der sogenannten Enkelin des inzwischen verjagten Mubarak, des ägyptischen Präsidenten. Er hat diese kleine Diebin minderjährig aus dem Knast geholt und hat sie dann sexuell für seine Bunga-Bunga-Orgien in einem seiner Paläste eingespannt. Es geht also um Prostitution von Minderjährigen. Man vergleiche einmal den Eifer der Justiz im Falle Julian Assange zum Beispiel mit dem Eifer der Justiz im Falle Berlusconi. Der eine, Julian Assange, hatte Sex auf freier Vereinbarung mit erwachsenen Frauen und wird gehetzt, eingesperrt, verteufelt, verfolgt. Die Justiz lässt ihm keine Atempause, er bekommt Morddrohungen. Der andere vergewaltigt minderjährige kleine Mädchen, die illegal im Land leben, weil in Schweden gilt, eine minderjährige Prostituierte zu missbrauchen, gilt als Vergewaltigung. In Italien wohl nicht. Und dieser Mann läuft immer noch frei herum. Verkehrte Welt, verkehrtes Europa. Und gläserne Opferstücke einzuführen. Die Meldung ist streng vertraulich und nur für die Händler bestimmt. Lord Stanley, bei ihrem letzten Besuch auf den Falklands erlegte Frau Thatcher mit einem einzigen Schuss 5 Pinguine, die sie irrtümlich für argentinische Oberkellner hielt. Und nur noch eine Meldung vom Sport. Eine Meldung über einen unserer großartigen Supermanager, die Millionen, ja Milliarden verprassen. Das ist der Herr Thomas Middelhoff. Ich weiß nicht, ob der Mann dir ein Begriff ist, Werner. Thomas Middelhoff. Sag nochmal was dazu. Jo, ich sag zum Beispiel, überzogene Bonuszahlungen, privates Geburtstagsgeschenk auf Firmenkosten, falsche Abrechnung von Privatjetflügen. Die Liste der Vorwürfe gegen Ex-Arcandor-Chef Thomas Middelhoff ist lang. Der Insolvenzverwalter des Pleitekonzerns fordert nach Presseinformationen nun Schadensersatz. Das könnte für Thomas Middelhoff, der hochgefeierte Manager, der Supermanager, das große Gehirn der Finanzen und des Managements, teuer werden. Der Insolvenzverwalter der Arcandor AG, Klaus-Hubert Görg, hat beim Landgericht Essen nach Presseinformationen eine Schadensersatzklage gegen den ehemaligen Arcandor-Chef eingereicht. Sie richtet sich auch gegen 5 Ex-Vorstände und 2 frühere Aufsichtsratsvorsitzende. Hast du noch mehr zu diesem Menschen? So viel, wie du willst. Aber ich würde sagen, dass vielleicht noch ein paar Details über die Ziffern und dann kannst du loslegen. Du hast ja auch einiges an Managementverbrechen und Finanzverbrechen, die ungesühnt geblieben sind, straffrei. Also diesen feinen Herrn wird unter anderem vorgeworfen, weit überzogene Bonuszahlungen auf einmal, hört, weit überzogene Bonuszahlungen und Abfindungen kassiert und bewilligt zu haben. Bis jetzt war das noch gar nicht so schlimm alles. Fast 24 Millionen Euro will Görg von den Beschuldigten zurückholen. 15,9 Millionen verlangt er allein von Middelhoff. So hat Middelhoff für das Geschäftsjahr 2007-08, als der Konzern 746 Millionen Euro Verlust machte, einen Sonderbonus von mehr als 2 Millionen kassiert. Für seinen strategischen Weitblick und die mutigen Entscheidungen in den Jahren 2005 bis 2008, wie es in der Begründung des Aufsichtsrats hieß. Und so weiter und so weiter. Die haben sich die Taschen gegenseitig vollgestopft, diese Aufsichtsratstypen. Und der Konzern hat natürlich Riesenverluste gemacht. Wahrscheinlich ist diese Bonuszahlung von 2 Millionen völlig gerechtfertigt, ne? Weil wenn er nicht so gewirkt hätte, wie er gewirkt hat, dann wären die Verluste wahrscheinlich noch größer gewesen. Ja? Deshalb bekommt er das. Du hast ja schon richtig, du hast das ja drauf. Ja, dieses, man lernt ja nie aus, ja. Also in Spanien. Und vielleicht war es auch Gottes Wille. Und gegen Gottes Wille, wer soll sich da... Also in Spanien gibt es auch keine Gerechtigkeit mehr. Ne? Da haben sie jetzt wieder einen erwischt, eine der Säulen unserer Wohlstandsgesellschaft hier, einem, dem unter vielen, ne, den wir es so verdanken haben, dass es uns so gut geht hier. Einer dieser Modellunternehmer, die sich jahrzehntelang aufgeopfert haben, und das, also der sein ganzes Wissen, sein ganzes Können, seine Fähigkeiten, seine unternehmerischen Gaben selbstlos in den Dienst der Gesellschaft gestellt hat. Wer ist es? José María Ruiz Mateos. Da ist also kaum die andere, eine andere Ikone des freien Unternehmertums weg vom Fenster, der Gerardo Díaz Ferran, bis vor kurzem noch Präsident der spanischen Arbeitgeber. Und jetzt steht also der Herrscher vom Imperium Nueva Rumasa im Lichte der Öffentlichkeit. Wieder im Lichte der Öffentlichkeit. Seine Firma heißt jetzt Nueva Rumasa. Deshalb, weil er die alte Rumasa schon vor 28 Jahren verloren hat, also Anfang der 80er Jahre. Und damals wurde er eben, wie er sagt, von den Sozialisten verfolgt unter Felipe González. Und die haben ihn damals einfach enteignet. Ne? Und diesmal sagt er aber nicht, dass die Sozialisten ihn verfolgen würden. Das würde ihm wahrscheinlich auch kein Schwein mehr glauben bei der Politik, die Zapatero macht. Ne? Aber heute wird er von der Presse und von den Banken verfolgt. Und warum? Nur weil ein paar kleine private Anleger, also so ungefähr 5.000, darum gebeten hatte, seine Schuldscheine zu kaufen, ne? Und ihnen natürlich schlauerweise eine Rendite von 8-10% versprochen hat, ne? Bei ihm anzulegen. Und da so ein Angebot kann man natürlich nicht Nein sagen, ne? Und so sind dann Dutzende von Millionen von Euro zusammengekommen, die er dann benutzt hat, versucht hat, die Löcher zu stopfen, die Schulden, die er hatte, bei Banken, bei Gläubigern, bei der Sozialversicherung. Also ja. Das Übliche, das fast schon das Pyramidensystem, ne? Ja, ja. Das hat Madoff ja auch gemacht. Und wir wissen ja, was Madoff gesagt hat. Er hat ja diese Woche sich geäußert aus dem Knast. Er hat ja 150 Jahre aufgebrummt bekommen. Und er hat gesagt, die wussten das alle. Ja, ja. Die hatten Einblick, sie Lehman haben, Brothers. Die Banken, sie haben nur weggeschaut, freundlicherweise. Ne? Ich habe nichts anderes gemacht als alle anderen auch. Ja, also ganz am Ende ist Ruiz Mateos mit Nueva Rumasa noch nicht. Im Moment geht's nur drum, gibt es Verhandlungen, die Schulden, die er hat, zu refinanzieren. Also noch kein Vergleich, wo dann die Gläubiger am Ende auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten müssen. Und dann gibt es Konkurs, vielleicht sogar Bankrott, wenn man ihm das nachweisen kann. Und das dürfte eigentlich nicht so schwer sein, ne? Ja, und dann wird man sehen müssen, was mit den 10.000 Arbeitern geschieht, die bei seinem Firmenkonglomerat da gearbeitet haben. Ne? Ob sie das ausstehende Gehalt bekommen, ob die Sozialversicherung nachbezahlt wird. Ja, oder ob halt die ganze Knete wieder mal bei der Familie Ruiz Mateos bleibt. Und das ist ja keine kleine Familie, ne? Oder müssen sie tatsächlich an ihr eigenes Vermögen ran und am Ende dann noch Hartz IV beantragen? Also wenn man die so sieht, diese Fotos, da sitzt er in der Mitte, rechts und links von seinen 6 Söhnen begleitet und schaut in die Kamera, da kann er dir fast leid tun, ja. Und das ist noch nicht der arme Mann. Die ganze Familie. 7 Töchter hat er auch noch, also 13 Kinder. Ja, davon will jeder mindestens ein Haus, 2 Autos, eine Yacht. Also da ist schon einiges, was da versorgt werden muss. Ja, und also er ist natürlich bei Opus Dei auch, ne? Daher kommen die vielen Kinder vermutlich. Dann das Allerschärfste fand ich dann noch einen Spruch, den er getan hat, wo er sagt, unsere Gläubiger können sicher sein, dass sie ihr Geld bis auf den letzten Heller zurückbekommen. Sonst, und jetzt ist man natürlich gespannt, was dann passiert. Also sonst. Sonst bekommen sie es nicht zurück. Sonst würde ich mich erschießen, wenn mein Glaube mir das nicht verbieten würde. Das ist José María Ruiz Mateos. Das ist das Niveau hier eines spanischen Finanzjongleurs, eines spanischen Unternehmers. Wir haben hier auf der Taz-Internetseite eine Meldung über eine Neonazi-Blockade in Dresden. Da geht's ganz schön ab. In Dresden werden heute tausende Neonazis und etwa 20.000 Gegendemonstranten erwartet. Der Bereich südlich des Hauptbahnhofs ist abgesperrt, wird aber massiv bedrängt. Ein Sprecher der Polizei sagt, man rechne mit ca. 3.000 Rechten. Inwieweit die schon anreisen, möchte er nicht sagen. Der Polizeisprecher möchte auch keine Angaben darüber machen, wann welche rechte Veranstaltung beginnt. Wir wollen den potenziellen Störern keine Möglichkeit geben, so heißt es offiziell. Die Polizei hat den Kessel mit den 500 Demonstranten vor dem Fraunhofer Institut mit Tränengas auseinandergetrieben, weil 150 neue Demonstranten aus Tübingen hinzugekommen sind und die Polizei dazwischen stand. Jetzt ist die Situation sehr unübersichtlich. In kleinen Gruppen von 20 bis 30 Menschen verteilen sich die Menschen in die Seitenstraßen und versuchen, größtenteils Richtung Nürnberger Platz durchzukommen. Das ist die Meldung von 11.19 Uhr, Dresden Fraunhofer Institut. Das heißt, in Deutschland, in Dresden geht es ab. Neonazis wollen aufmarschieren und die Gegendemonstranten wollen es verhindern. Die Polizei schützen das Recht der Neonazis auf freie Demonstration und freie Meinungsäußerung. So wird das genannt. Um 11 Uhr ist Folgendes passiert. Ostra Allee am Kirchentagsbüro. Da beginnt in wenigen Minuten eine Mahnwache. Wolfgang Thierse erklärte gegenüber den Taz-Reportern, dass die Stadt den einen alles erlaubt und die anderen einschränkt, ergibt ein schiefes Bild. Man schützt Neonazis und vertreibt Demokraten. Das ist ein furchtbarer Eindruck. Er hält es für richtig, dass die Bürger ihre Stadt gegen Nazis verteidigen. Um kurz vor 11 ist Folgendes passiert. Am Bahnhof Mitte, einige hundert Demonstranten blieben da stehen. Entlang der Bahnstrecke bewegten sich viele Demonstranten und Demonstrantinnen. Der Bahndamm ist eine strategisch wichtige Grenze, weil auf der anderen Seite der Bahnstrecke Richtung Hauptbahnhof heute die Neonazis aufmarschieren wollen. Die Unterführungen sind alle gesperrt. Die Nazis, die demonstrieren ja jedes Jahr an diesem Tag oder versuchen zu demonstrieren am 19. Februar zum Jahrestag der Bombardierung von Dresden. Ja, und jetzt wollen sie das natürlich für sich und ihre Ideologie vereinnahmen. Und letztes Jahr gab es schon Riesendemonstrationen dagegen und ist praktisch verhindert worden, dieser Nazi-Aufmarsch. Und jetzt aber hat gestern oder vorgestern noch ein Gericht in Dresden also nicht nur eine, sondern 3 Nazi-Kundgebungen genehmigt für heute. Und auf der anderen Seite wird es auch wieder sehr, sehr viele Gegendemonstranten geben, vielleicht sogar noch mehr als letztes Jahr, weil

Wenn du das Lied gehört hast, kannst du dir die Frage selbst beantworten. Gut, Frauen dieser Welt, Fanny van Dannen. Er sagt halt, wie die Sachen sind, immer gefühlvoll, immer sensibel und immer mit kleinen Seitenhieben und immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Und die ganzen neoliberalen Schreihälse, die uns diesen Irrsinn eingebrockt haben die letzten Jahre und Jahrzehnte, die Westerwelles und Niebels und Olaf Henkels und Lambsdorffs und wie sie alle heißen, die hat man im Herbst 2008, als das mit dem Irrsinn losging, in keiner Talkshow sitzen sehen. Da hätten die Menschen Antworten gebraucht, die waren alle weg. Die sind alle abgetaucht, die kamen 2009 vor der Wahl unter ihren Steinen wieder vorgekrochen, weil es nicht anders ging. Die hätte man direkt in der Krise am Nasenring durch alle Talkshows zerren müssen. Guckt euch das an, mit so einer Eselsmütze auf, zack, 3 Jahre in die Schamecke, Demut lernen, nix. Es geht ohne Demut heiter weiter. Und im Herbst 2008, als die Menschen Antworten gebraucht hatten, da saßen in den Talkshows die üblichen Verdächtigen rum. Oscar Lafontaine saß in jeder Talkshow und der hat gesagt, was er immer sagt. Nämlich, dass er das schon immer gesagt hat. Und wissen Sie was? Er hat recht. Die Geschichte hat dem Typ jetzt ein halbes Dutzend Mal bitter recht gegeben. Was wurde der ausgepeitscht? Der Geisler wurde gefeiert für die gleichen Texte. Geisler ist kurz vor Heiligendamm noch mal eben Attac-Mitglied geworden und wurde seitdem gefeiert in jeder Talkshow wie der verlorene Sohn, der nach Hause kommt und endlich anfängt zu denken. Der Geisler ist Attac-Mitglied, der Geisler. Weil er jetzt mit den gleichen Texten unterwegs ist, mit denen Laffo schon 10 Jahre unterwegs ist. Der Laffo war schon Attac-Mitglied, da war der Geisler noch Bergsteiger. Ja, aber es ist völlig egal, es geht schon längst nicht mehr um Inhalte, es geht nur noch darum, wer was sagt. Es war ein Tabu vor 2 Jahren, dass der Laffo das System kritisierte in den Talkshows. War nicht üblich. Jetzt möchte die Merkel eine Börsenumsatzsteuer einführen am liebsten. Dafür wurde Laffo 10 Jahre lang ausgepeitscht in jeder Talkshow. Die CDU-Vorsitzende denkt laut über eine Börsenumsatzsteuer nach. Das ist, als würde der Papst die Schwulenehe fordern. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Tja, die Briten haben den Lafontaine doch damals zum gefährlichsten Europäer erklärt, weil er damals die Banken verstaatlichen wollte. Nicht, dass der Lafontaine mir irgendwie sympathischer wäre als die anderen Schwätzer und Schmierlappen. Aber das Ganze hätten wir günstiger haben können. Und schneller. Ja, wenn es nicht diese Tabus gäbe, diese Denkverbote immer. Es geht doch längst nicht um Sympathie, das ist mir doch wurscht. Es geht doch nicht mehr um links und rechts, schon lange nicht mehr. Ja, der Presse fällt nichts anderes rein, als wahlweise den Populisten zu schimpfen oder Demagogen. Ist das nicht der Populist? Das ist doch der Demagoge. Nee, das ist der Populist. Das ist doch der Demagoge. Alle paar Tage war der in irgendeine Talkshow eingeladen. Lass uns doch den Populisten nochmal einladen. Der Demagoge ist nächste Woche wieder bei uns. Ein verlogener Haufen, diese Medienfuzzis. Das sind alles Populisten, das sind Spitzenpolitiker. Einem Spitzenpolitiker Populismus vorzuwerfen, ist absurd. Da können Sie auch einem Sportler vorwerfen, dass er schwitzt. Noch ganz gescheit. Silvana Koch-Merin. Silvana, wenn du schon heißt wie so eine Kaltschale. Silvana Koch-Merin, die sagte vor einem guten halben Jahr in der Europawahl, sie warnt eindringlich vor einem Europa der Ökodiktaturen. Was nimmt die Alte für Drogen, fragt man sich. Auf welchem Planeten lebt die? Reiner Populismus, ja, aber das weiß man doch, das regt einen doch nicht auf. Das ist eine Spitzenfrau, die muss populistisch sein. Wir sind umzingelt von Populisten. Barack Obama ist ein Populist. Gott sei Dank, sonst wäre er nicht, wo er ist. Roland Koch ist ein Populist. Noch offen rassistisch, aber ist ein Populist. Westerwelle ist ein Populist. Westerwelle, natürlich. Westerwelle ist ein Populist, ein bisschen unterbelichtet, aber ist ein Populist. Ja, alles Populisten. Seit der Bundestagswahl haben sie rausgekriegt, die FDP macht Klientelpolitik. Estem escoltant escoltant Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Das war der Populist. Das war unser Freund Hagen Räther. Werner, du wolltest dazu etwas sagen? Da erhebt sich jetzt die Frage, unser lieber von und zu Gutenberg, ist der jetzt Populist oder Demagoge? Ja, das ist eine gute Frage. Der ist CSU-Mitglied, er ist Minister in einem Kabinett, angeführt von Angie. Aber gut, ich meine, wenn man, wir... Das merken wir uns. Wie wir gerade gehört haben, ist ja, kann man denen ja den Populismus nicht verbieten, weil das wie den Sportlern das Schwitzen zu verbieten. Aber zum Glück, die müssen das machen, weil sie eben in dieser Funktion sind, Politiker sind. Aber zum Glück gibt es ja noch andere, die brauchen das gar nicht. Die müssen gar nicht populistisch sein, sich äußern, sondern die müssen sich überhaupt nicht äußern. Die machen nur weiterhin ihre Geschäfte. Hier in Spanien ist doch der Börsenindex, der sogenannte IBEX 35. Warum 35? 35, das ist die Crème de la Crème der spanischen Wirtschaft. Das sind also die 35 größten Kapitalgesellschaften gemeint. Telefonica, Repsol, Mapfre, Santander, BBVA, Enagas, Iberdrola, Endesa und alle diese. Ja. Und jetzt gibt's eine Organisation hier, die heißt Observatorium der sozialen Verantwortlichkeit der Unternehmen. Die haben jetzt eine Studie veröffentlicht und haben festgestellt, dass von diesen 35 großen Kapitalgesellschaften, größten Kapitalgesellschaften in Spanien, 28 irgendwo Niederlassungen haben in verschiedenen Steuerparadiesen. Ja. Also man kann sich jetzt natürlich fragen, was hat zum Beispiel Gas Natural auf den Kaimanischen Inseln zu suchen. Ne? Aber die müssen nicht populistisch sein, die sagen einfach nichts. Und auch in den Geschäftsberichten, die sie jedes Jahr abliefern müssen, findet man nichts über die Aktivitäten dieser Niederlassungen dort. Ne? Also im besten Fall gibt's da irgendwo ein Zimmer, ein Büro mit einem Telefon und einem Computer, wo vielleicht sogar noch eine Sekretärin davor sitzt und sich aus Langeweile die Fingernägel lackiert. Sonst Briefkästen und natürlich das, ja, viele Bankkonten. Ne? Und interessanterweise sind die Investitionen in diesen Steuerparadiesen sprunghaft angestiegen im letzten Jahr, also bis September, mehr als das Doppelte vom Jahr 2009. Und hier wird natürlich geht die Körperschaftssteuer nach unten, 50% weniger als letztes Jahr. Steuerhinterziehung ist ein System. Das System heißt Steuerparadiese und solange die Steuerbehörden das nicht verfolgen, sondern nur den kleinen Arbeitslosen jagen, der praktisch schwarz arbeitet, wird sich nicht viel ändern. Großes Problem in unseren Demokraturen. Als letztes Thema möchte ich über die Nazi-Leaks sprechen, die die Taz veröffentlicht hat. WikiLeaks. Mehr als 60.000 interne Mails der rechtsextremen NPD lassen tief in die interne Kommunikation der Partei blicken. Eine Auswahl der Dokumente veröffentlichte die Taz vor kurzem. Jawohl, das Innenleben der Nazis wird veröffentlicht. Die Taz und Experten außerhalb der Taz haben die Mails technisch sowohl technisch als auch inhaltlich geprüft. Weder Plausibilitätsgesichtspunkte noch der Inhalt begründen Zweifel an deren Echtheit. Die NPD wollte auf die Anfrage der Presse zur Echtheit und zum Inhalt der Mails am gestrigen Freitag keine Stellungnahme abgeben. Sie kündigte rechtliche Schritte gegen die Taz an. Der Taz ist es in ihrem journalistischen und politischen Selbstverständnis ein Anliegen, diese Zeugnisse der Öffentlichkeit nicht vorzuenthalten. Gleichzeitig lehnen sie eine umfassende Veröffentlichung redaktionell unbearbeiteter Dokumente ab. Zu sensibel sind die Briefwechsel und Dokumente, die der Taz vorliegen. Zu viele Daten NPD ferner Menschen sind darin enthalten. So enthalten die Mails umfassende Datensätze etwa von Journalisten oder Privatpersonen, die der Partei nicht nahestehen. In jedem Einzelfall ist der berechtigte Personenschutz selbstverständlich, so die Taz. Sechs Redakteure haben in den vergangenen Tagen die Datensätze gesichtet und qualitativ ausgewertet. Nach dieser Sichtung haben sich die Taz-Redakteure entschlossen, einen kleinen redaktionell bearbeiteten Teil der Mails zu Dokumentationszwecken zu veröffentlichen. Diese E-Mails geben einen dokumentarischen Einblick in die interne Kommunikation der Partei und greifen Berichterstattungen auf. Sie zeigen, wie hinter den Kulissen unverhohlen rassistisch von Negern, Bimbos und einer Horde widerwärtig aussehender Ausländer geredet wird. Dabei ist der Taz eine sorgfältig redaktionelle Bearbeitung der Dokumente wichtig. Es versteht sich von selbst, dass in inhaltlicher Hinsicht keinerlei Veränderungen oder Verfälschungen vorgenommen worden sind. In der Dokumentation der Mails tauchen jene Funktionäre mit Vollnamen auf, die unter offizieller Mailadresse der Partei oder rechtsextremer Verbände kommunizieren. Wer Interesse gefunden hat, sich das durchzulesen, der kann auf die Taz-Seite gehen, auf die Taz-Internetseite und die Nazi-Leaks in der Taz suchen. Von letzter Woche veröffentlicht wurde diese Seite zum ersten Mal am 11. Februar und da gibt es eine Menge Dokumente zu entdecken und zu sichten. Nazi-Leaks. Unser Möglichstes getan, sehr viel Informationen gegeben über Steuerhinterziehung, über Gutenberg, über Unternehmer und so weiter. Aber leider können wir natürlich nicht alle wichtigen Sachen hier dokumentieren. Also deshalb nur noch ganz kurz aus der Bild-Zeitung andere wichtige Nachrichten. Boris Becker und Lilly vermelden, wir arbeiten an Baby Nummer 2. Dann Dackelrüde kuschelt mit Mini-Wildschwein. Aus Hongkong gibt's eine Meldung. Dieses Model kocht nackt vor der Kamera. Dann wieder Deutschland. Wasserleiche ohne Kopf treibt in der Alster. Und schließlich Nessie ist im falschen Loch aufgetaucht. Ja, also wir bitten um Entschuldigung, dass wir das jetzt nicht weiter ausführen können, aber nicht vergessen, auch wichtige Meldung. Jo, da könnte man selber auch jede Menge Sachen erfinden. Frau erdrosselte Mann mit der Bratpfanne und solche Sachen, die passieren immer irgendwo auf der Welt. Platzt ein Sack Reis und rollt ein abgehackter Finger raus. Alles klar, wie dir nicht. Du sagst, du brauchst nur 5 Minuten, gar nicht lang. Aber alles klar, wie dir nicht. Du sagst, du kannst nicht weiter, geht nicht, muss ich verstehen. Aber alles klar, wie dir nicht. Du fragst mich, ob ich bei dir land auf der Rajai. Aber das mach ich nicht. Ich sollen die eine Kind, aber das glaub ich dir nicht. Du fangst bei mir noch einmal ja, ab, ganz vor, aber das glaub ich dir nicht. Du hast das lange Zeit schon gespürt, dass ich die brauch, aber das glaub ich dir nicht. Du sagst, jetzt müsste die mich eigentlich bloß noch drauf, aber das mag ich dir nicht. Ich glaub, da teisch ich mich nicht. Lass mich jetzt so bitte weiter. Das war für beide jetzt das Gescheiter. Du sagst, es ist zwar ganz normal, wenn ich mich streif, aber das glaub ich dir nicht. Recht und schön, lass mich gehen, ich will nimmer da stehen. Hab mir jetzt das lang nur gekehrt und schön langsam dort weh. Ein hoher Zeit, tut mir leid, das Ganze gebe ich jetzt weit. Da fliegt nur die Hände zu, vielleicht passt die nie erfreit. Warum ich, frag ich dich, hör doch sowieso nicht zu. Hau mich um mich über diese Bitchi, lass mir da mein Rot. Spür die Wut, bis aufs Blut, und du meinst es nur gut. Es sei nicht besser, aber das glaub ich dir nicht. Du sagst, du warst einmal genauso stur wie ich, aber das glaub ich dir nicht. Sagst du, was da mal genauso klar wie rief, aber das glaub ich dir nicht. Kulturnotizen im heutigen Niemandsland für die kommende Woche und die kommenden Wochen. Da gibt es zuerst einmal im Goethe-Institut hier in Barcelona, in der Calle Manso, eine Veranstaltung, die heißt Video Mapping von Sebastian Neitsch. Der Künstler Sebastian Neitsch hat die Eingangshalle des Goethe-Instituts in Barcelona in eine interaktive Projektionsfläche verwandelt. Alle Personen, die vorbei oder hineingehen, verändern die Geräuschkulisse und lösen damit Impulse aus, die sich in Projektionen verwandeln, die an den Wänden der Eingangshalle zu sehen sind. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, Werner. Ich bin da durchgegangen und habe mir das mal angeguckt. Ich habe es auch gesehen und muss ganz schnell durchgehen, weil ich keine Zeit hatte. Also. Gut, du hast die Effekte also noch nicht genießen können. Bei der Eröffnung hatte die Künstlerin die Musik und die Bilder integriert. Goethe-Institut Calle Manso noch bis zum 24. dieses Monats, also nur noch ein paar Tage. Dann haben wir eine Videoinstallation von Herrn Harun Farouki. Die wird bis zum 30. April noch zu bewundern sein in Angels Barcelona in der Calle Pintor Fortuny hier in Barcelona, im Zentrum von Barcelona. Und zwar geht es da um eine Einzelausstellung im Rahmen einer Ausstellungsserie in der Galerie Angels hier in Barcelona. Da präsentiert Harun Farouki 4 seiner aktuellen Videoinstallationen. Wer also auf sowas steht, der sollte sich das nicht entgehen lassen. Watson is Down, 3 Dead, A Sun with No Shadow sowie Immersion oder Immersion. Ich nehme mal an, das soll man auch jetzt Englisch sagen. Zentrales Thema dieser Arbeiten ist die Benutzung virtueller Realitäten durch das US-Militär zur Simulation von Kampfsituationen in der Trainingsphase sowie zur psychologischen Nachbetreuung. Farouki hat die Ausstellung am vergangenen 4. Februar persönlich eröffnet. Und wer nach so viel Grammy und Goya und Pan Negra statt Film und Kino mal wieder Lust hat auf Theater, der hat auch die Möglichkeit. In der Sala Beckett gibt es jetzt zwei Stücke, das hat diese Woche schon angefangen und geht noch bis zum 13. März. Also zwei Deutsche, Sibylle Berg und Falk Richter, die werden abwechselnd da gespielt in der Sala Beckett und zwar auf Katalanisch, also nicht Hund, Frau, Mann, sondern Gos, Donna, Oma und nicht Ausnahmezustand, sondern Estat d'Exception. Also beim ersten Stück, Gos, Donna, Oma, das gibt's mittwochs und freitags, immer um 10 Uhr abends und dann am Samstag nochmal um 20 Uhr. Ein Hund schildert aus seiner Perspektive die komplizierte Liebesbeziehung zwischen seinen Herrchen, die in ihrem Paaralltag mit Entfremdung und Misstrauen zu kämpfen haben, sich aber nicht voneinander lösen können. Und das andere Stück, Estat d'Exception, gibt's Donnerstag und Samstag um 22 Uhr und dann nochmal am Sonntag um 19 Uhr. Also in diesem Stück Ausnahmezustand, da geht es um das Leben einer Sicherheitssuchenden und doch vom sozialen Abstieg bedrohten Familie, die in ihrer selbst erschaffenen heilen Welt zu scheitern beginnt. Also die wollen alles Böse draußen vorlassen, und aber diese gated Community, die kippt dann und das Familienleben nimmt fast krimihafte Formen an. Also Eintritt immer 18 Euro, aber gut, das muss jeder selber entscheiden, ob er das ausgeben will oder nicht. Im Can Felipe in der Calle Bayars 277 1977 gibt es eine Ausstellung, die heißt Kitsch Digital. Kitsch Digital ist eine Gemeinschaftsausstellung, die die gesellschaftlichen, visuellen und künstlerischen Veränderungen des Internet und der digitalen Popkultur in den letzten 30 Jahren zeigt. Dort finden wir Werke wie Skate, The Web und Azilla von Tobias Leingruber. Im Rahmenprogramm gibt es Workshops desselben Künstlers zu Public Domain und zum Experimentieren mit Browser-Software und einen Vortrag von Olia Lialina und Dragan Eppenschied zu Digital Folklore, Reader und Vernacular Web. Das Ganze noch bis zum 9.4. natürlich. Angefangen hat es vorgestern, wurde es eröffnet. Von dienstags bis samstags, jeweils von 17 bis 21 Uhr, Can Felipe. Es öffnen deine Lippen sich.